Erster, es ist sehr gut. Brüder leben zusammen in Frieden. Das ist schön. Zweiter, es ist wie teures Öl auf dem Kopf. Das Öl läuft in den Bart von Aaron. Es läuft auf seine Kleidung. Dritter, es ist wie Wasser auf dem Berg Hermon. Das Wasser kommt auf die Berge von Zion. Jahwe gibt dort seinen Segen. Die Menschen leben dort für immer.